Es pfeift der Wind von Koloman Tod aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Es pfeift der Wind von Koloman Tod. Es pfeift der Wind, es naht der Herbst. Die Vögel ziehen fort von hier. Auch ich möchte fliehen. Doch wozu? Die Liebe zieht ja doch mit mir. Der Himmel weint. Das brache Feld ist ganz von Tränen aufgeweicht. Ich weine um verlorene Ruh. Der Schmerz hat mein Gesicht gebleicht. Das kleine, liebe Mädchen fragt, warum ich bleich bin, was mich quält, was mir so weh tut, ist ja nur, dass sie nicht ahnet, was mir fehlt. Ende von Es pfeift der Wind von Koloman Tod.